Und auch zum Thema gruppeninterne Kommunikation und Kohäsion erfolgte eine Nachfrage Dr. Theins, die Thomas Breel im März 2008 wie folgt beantwortete. Die Gruppenbildung in den 70er bis in die 90er Jahre erfolgte in erster Linie aus politischem, also rationalem Antrieb. Die emotionale Schiene, also das, was man gemeinhin Freundschaft nennt, spielte eine untergeordnete Rolle und entwickelte sich oftmals erst durch Gemeinschaftserlebnisse wie gemeinsame Aktionen, Verfahren, Festnahmen und Verurteilungen. Heute steht vielfach die Freundschaft am Beginn eines Politisierungsprozesses, früher stand sie eher an dessen Ende. Auch gab es früher den Typus des Feierabendrevoluzers viel seltener. Wir hatten der bürgerlichen Gesellschaft den Krieg erklärt und alles, was wir taten, war in weitestem Sinne politisch. Ein Privatleben nach bürgerlichen Maßstäben fand zumindest in der Führungsebene von Organisationen wie der ANSNA gar nicht statt. Heute gibt es vielerorts anpolitisierte Jugendgruppen, die den überwiegenden Teil ihrer Freizeit miteinander verbringen und dabei auch, aber nicht nur, politisch tätig sind. Den Brückenschlag bilden dabei oft die Konzerte von Musikgruppen, die nach den Inhalten ihrer Texte als rechts verortet werden müssen. Die Teilnahme an einem solchen Konzert ist per se noch keine politische Tat, aber auch schon nicht mehr reines Freizeitvergnügen, da man als Besucher eines solchen Konzerts integraler Bestandteil einer Szene wird, die wiederum rechts und damit politisch ist. Dieser Phase mag man dem Jugendlichen noch glauben, wenn er sagt, für Politik interessiere ich mich nicht, aber die Konzerte sind total geil. Finden aber solche Konzertbesuche häufiger statt, erfolgt nahezu automatisch, bei einem eher, beim anderen später, eine Identifikation mit den Inhalten der Lieder und spätestens dann sind diese Konzertbesuche auch politisch. In den 70er Jahren kamen 90% der Leute zu uns, weil sie bereits ein geschlossenes ideologisches Weltbild hatten und die Gruppe als Instrument zur Durchsetzung auch ihrer politischen Ziele sahen. Heute stoßen viele Jugendliche zu rechten Gruppen, weil es vor Ort keine Möglichkeit vernünftiger Freizeitgestaltung gibt, weil sie Halt und Orientierung suchen oder weil ihr bester Freund auch dabei ist und man dazugehören will. Es liegt dann im Wesentlichen am Politisierungsgrad des jeweiligen Anführers, der sich in solchen Gruppen ja immer herausbildet, inwieweit die ganze Gruppe politisch tätig wird. Wobei das Spektrum von gelegentlichen Konzertbesuchen bis hin zu einem aktiven Kameradschaftsbetrieb mit Sprüh- und Klebeaktionen, mit Demo-Teilnahmen und Besuchen von Vortragsveranstaltungen reichen kann. Dass es bei uns damals zu keinem tiefgreifenden, für neue Interessenten attraktiven Zusammengehörigkeitsgefühl kam, ist allerdings schlichtweg falsch. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ergab sich aus unserem politischen Selbstverständnis, das ja sehr viel ausgeprägter war als heute. Wir sahen uns als kleine völkische Elite, die sich als verschworener Haufen der heute herrschenden Minuswelt entgegenstemmt. Wir gegen die ganze Welt und am Ende steht der Sieg. Das war die Marschrichtung und sorgte bei den Gruppenmitgliedern für jenes stolze Selbstbewusstsein, das durch die ständige Medienberichterstattung seine rationale Grundlage erhielt. Wenn denn so wenige, dazu auf verlorenem Posten stehende Jugendliche, ohne tatsächliche Macht, ohne Lobby, ohne sonstigen politischen Einfluss, Kamerateams und Journalisten aus allen Teilen der Welt herbeilocken konnten, dann musste dahinter ja weit mehr stecken, als das wenige, das sichtbar wurde. Politische Soldaten mit Elitebewusstsein, das waren wir. Und das machte unsere Attraktivität für Interessenten aus. Wenn man entgegenhält, dass auch die ANSNA nie wesentlich mehr Mitglieder als etwa 500 hatte, dann halte ich dem entgegen, dass die ANSNA nur 10 Monate existierte und wöchentlich mehrere neue Kameradschaften gegründet wurden, sodass es nach diesen 10 Monaten über 30 solcher Kameradschaften gab, dazu Stützpunkte und Einzelmitglieder. Nicht zuletzt wegen ihrer Sogwirkung, so steht es auch in der Verbotsverfügung, wurde die Truppe dann ja auch verboten.